Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 29. Juni 1790. Die Pause in unserem Briefwechsel hätte nicht so lange gedauert, wenn ich nicht von einem Posttage zum andern noch hätte die Nachricht abwarten wollen, ob du mit Herrn von Funk zufrieden gewesen bist. Er ist jetzt wieder hier und rühmt deine Aufnahme sehr. Es freut mich, dass er dir behagt hat. Wenn nur seine Lage besser wäre, dies macht mir oft peinliche Empfindungen, wenn er mich gerade am meisten interessiert. Er lässt sich dir empfehlen und wartet auf die Memoire von Sully, die du ihm zu schicken versprochen hast. Er will sich gleich darüber machen. Es ärgert mich, dass du so zu Stocke und zu Flocke arbeiten musst. Lass dich nicht wieder auf so eine Kalenderspekulation ein. Das ist gut für Archenholz und seinesgleichen. Du wirst immer mehr Zeit und Kräfte auf ein solches Produkt wenden, als es verdient. Deine Memoire könnten dir gewiss alle andere Finanzspekulationen entbehrlich machen, wenn du sie recht nutztest, aber sie müssten schneller herauskommen, du müsstest mehr Mitarbeiter haben, müsstest die Sache fabrikmäßiger behandeln und dir bloß die Direktion außer den Einleitungen vorbehalten. Nach Funks Äußerungen muss der zweite Band bald fertig sein. Vergiss nicht, ihn mir zu schicken. Auch habe ich das Kupfer zum ersten noch nicht. Funk sagt mir, dass du mit dem Faust nicht zufrieden bist. Freilich finde ich auch Ungleichheiten darin und gewiss sind die einzelnen Szenen zu sehr verschiedenen Zeiten gemacht. Aber mich freut doch vieles, besonders die Hauptidee, dass Faust durch Charakter immer eine höhere Art von Wesen bleibt als Mephistopheles, wenngleich dieser ihm an Vorrat von Ideen, an Erfahrung, an Gewandtheit überlegen ist. Dies könnte zwar auch oft mehr ausgeführt sein und der Bänkelsängerton, den Goethe gewählt hat, verleitet ihn nicht selten zu Plattheiten, die das Werk verunstalten. Was sagst du zu Iflans Figaro? Fast verzweifle ich nun, dass Ifland ein schönes Ganze in dieser Art liefern wird. Abgerechnet die Unnatürlichkeit und Verworrenheit des Planes und die Übertreibungen in den Charakteren, so sieht man hier wieder, dass Ifland bei allen seinen Talenten für das Detail von der höheren Wirkung des Lustspiels keinen Begriff haben mag. Solltest du dich nicht einmal in dieser Gattung versuchen? Es ist etwas im Lustspiele, was noch kein Deutscher, selbst Lessing, nur selten erreicht hat. Leben mit Grazie auf eine Art darzustellen, dass die Aufmerksamkeit möglichst beschäftigt und der Genuss durch nichts gestört wird. Ifland will seine Stücke durch bittere Satyren, durch heftige Rührungen würzen, aber dies zerstört die sanft heitere Stimmung, die ich mir als die schönere Wirkung des Lustspiels denke. Du verstehst mich, und es kommt gewiss nur auf dich an, dem deutschen Publikum zu zeigen, was ein Lustspiel sein kann. Im Geisterseher, für den ich überhaupt eine Fürbitte einlegen möchte, sind Stellen, aus denen ich ahne, dass deine Einbildungskraft dir für das Feine und Lebhafte ebenso gut als für das starke und erschütternde Spiel der Empfindungen und Charaktere zu Gebote steht. Schmidts Moralphilosophie kenne ich noch nicht, werde sie aber verschreiben. Lass mir nur Zeit, und ich komme gewiss auf einen Punkt, wo ich das, was Kant und seine Anhänger geleistet haben und wo sie vom rechten Wege abgekommen sind, deutlich übersehen kann, und dann muß das Gold, was in dieser Philosophie enthalten ist, in eine annehmlichere Form umgeschmolzen werden. Auf dem Weinberge wird weniger fertig, als ich wünschte, und gleichwohl ist dieser Sommer vielleicht auf geraume Zeit der letzte, wo ich etwas mehr Freiheit habe. Die Appellationsgerichtssache nähert sich ihrer Entscheidung, und fast fürchte ich nunmehr, dass sie für mich ausfallen wird. Der Kurfürst hat die Ernennung 4 neuer Räte resolviert. Mit Berichterstattung und Überlegen kann nun wohl noch bis Michael zugebracht werden, aber dann werde ich wohl eingespannt werden und wenigstens im Anfange tüchtig ziehen müssen. Dorschen wird künftigen Sonntag aus dem Karlsbade zurückkommen. Sie ist sehr zufrieden mit der Recke und rühmt besonders die Herzogin, die äußerst liebenswürdig und nichts weniger als tragisch und feierlich sein soll, wie letzteres die Recke nicht selten zur Unzeit ist. Sonst sind wir wohl. Meine Emma wird täglich drolliger, und es ist möglich, dass sie nicht allein bleibt. Dann würde nichts aus unserem Besuche werden können, den wir dir im künftigen Jahre zugedacht hatten. Aber könntest du denn nicht einmal mit deinem Weibchen und ihrer Schwester zu uns kommen? Lebe wohl. M. grüßt. Dein K.